jetzt wieder das Kriminalhörspiel mit der Reihe Wahre Kriminalfälle. Die heutige Geschichte zeigt den Versuch, einen monströs scheinenden Fall, der vor wenigen Jahren die Öffentlichkeit vor allem in Norddeutschland erregte, mittels der literarischen Fantasie zu erschließen. Geschrieben hat sie der Kieler Autor Heiko Buhr, der sich bisher vor allem mit Theaterprojekten einen Namen machte. Einmal hast du mich gefragt, wen ich für den größten Schachspieler aller Zeiten halten würde. Ich habe Aljechin geantwortet. Aljechin, hast du gefragt? Wieso Aljechin? Und ich? Ich habe geantwortet, wegen eines einzigen Spieles. Baden-Baden 1925. Rethi gegen Aljechin. Eine Meisterpartie. Die Eröffnung? Aljechins Verteidigung mit vertauschten Rollen. Abfall. Hörspiel von Heiko Buhr. Sounddesign und Musik Tim Frühwirth. Eröffnung. Weiß G3, Schwarz E5, Springer F3, G4, Springer D4, D5, D3, Schwarzer Bauer E4 schlägt D3. Hallo. Der neue Zivi. Max, und du bist der Jan. Alle sprechen über dich. Weil sie sonst nichts haben, worüber sie sprechen können. Sie sagen, du wärst der netteste Bewohner hier. Du hättest immer so tolle Ideen und du brächtest die anderen immer zum Lachen. Das hat dir bestimmt Werner erzählt. Der redet immer solchen Unsinn. Also du brauchst es nur zu sagen, wenn du etwas haben willst. Ich bin immer für dich da. Du bist nicht der erste Zivi, der mich waschen darf. Wie jetzt gleich? Wie ist denn das Wetter heute? Werner hat schon gesagt, dass du gerne ausfährst. Vielleicht zum Tiergarten? Du magst Tiere? Meine Eltern haben einen Bauernhof. Toll. Also ich gehe gerne in den Zoo. Eingesperrte Tiere? Nee. Das war nicht so gemeint. Willst du ein Stück Kuchen haben? Erdbeer mit Sahne? Ich war nicht immer so. So hilflos. Früher konnte ich sogar laufen. Bin noch nie wirklich gut. Auf dem Hof da wurde mal eine Kuh geboren. Die konnte auch nicht von allein aufstehen. Mein Vater hat sie dann... Weißt du, wie das ist, wenn einen die eigenen Eltern weggeben? Entschuldige, Jan, ich wollte nicht... Wir werden schon gut miteinander auskommen. Na klar. Spielst du Schach? Sehr gern. Du bist der Richtige für mich. Weil ich gerne Schach spiele? Ich möchte jetzt allein sein. Okay. Ja, dann gehe ich mal besser. Tschüss. Weiße Dame schlägt D3, Springer F6, Läufer G2. Was willst du mal werden? Kaufmann vielleicht. Ich wollte immer Filmvorführer sein. Echt? Hm. Sag mal, willst du in die Stadt fahren? Wir könnten vielleicht ein paar Videofilme ausleihen. Kaufmann? Hm? Passt irgendwie nicht zu dir. Was? Woher willst du denn das wissen? Was hat Werner denn noch so über mich erzählt? Dass ich eigentlich nicht her wollte, hat er dir das auch erzählt? Einem einfach ihren Willen aufzwingen, das können sie sonst nichts. Also Werner hat gesagt, du konntest dich schon kaum noch bewegen, als du hier eingezogen bist. Nur weil ihnen die Hilfe in deiner eigenen Wohnung zu teuer war, bin ich hier gelandet. Wieso? Das ist doch schön hier. Trotzdem ein Abstellgleis hier! Mehr nicht. Aber es ist doch auch gut, dass immer jemand bei dir ist. Und bekocht wirst du auch. Ich kann doch kaum was essen. Nachher musst du übrigens mal meine Windel wechseln. Ja, aber... Ich sag dir, wie das geht. Ist ganz leicht. Ich denke, wir werden wirklich gut miteinander zurechtkommen. Hab ich extra für dich ausgesucht, den neuen Civi, hat Werner gesagt. Ist doch lieb von ihm, oder? Hm. Ja, Werner ist klasse. Du wirst ihn mögen, Jan, hat er gesagt. Der letzte Civi wollte nicht, wie wir wollten. Und jetzt bist du da. Tja, das nennt man dann wohl Glück im Unglück, was? Ich glaube, Werner mag sowieso keine Zivis. Was hat er denn falsch gemacht? Von dir ist Werner voll überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber irgendwie hast du das geschafft. Die Windel. Hat er denn eine neue Stelle gefunden? Wer? Na, der alte Zivi. Du bist der Richtige, das weiß ich genau. Du bist absolut der Richtige. Endlich. So, was ist jetzt mit der Windel? Danke, Werner. Der andere war nicht der Richtige. Nicht so wie du. Du bist echt ein merkwürdiger Mensch. Du wirst dich daran gewöhnen. So wie auch ich mich an dich gewöhnen werde. Wir sind von jetzt an für immer aneinander gebunden. Wie meinst du das? Nur so. Ist doch mit jedem, der einem begegnet, so, dass man ihn nicht mehr los wird. Ich meine im Gedächtnis. Nur im Gedächtnis natürlich. Und du willst wirklich nicht mal rausfahren? Wieso seid ihr Zivis eigentlich immer so wild aufs Ausfahren? Wir unterhalten uns gerade mal so schön und schon willst du mit mir unbedingt draußen rumjocken. Entschuldigung, ich dachte nur, du würdest vielleicht gerne. Du hast mir noch gar nichts von dir erzählt. Ja, nachher vielleicht. Ich muss jetzt erstmal rüber mit dem Dietrich ein bisschen Gymnastik machen. Bis später. Schwarzer Läufer B4. Schach. Hast du viele Freunde? Mhm. Aber ich bin ja auch gerade erst hergezogen. Und deine Freundin? Warum wirst du denn so rot? Schüchtern? Immer rangehen. Sieh mich an. Naja, also... Ja, da gibt's ein Mädchen, aber... Die weiß noch nicht mal, dass es dich gibt. Habe ich recht? Sie hat einen Freund. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ach, lass mal. Dann gehst du mal unter die Bluse und so. Dann wirst du schon sehen. Die wollen alle nur das eine. Oh, Jan... Okay, ich höre schon auf. Herr Werner hat mich ja schon gewarnt, dass du ganz schön... Hm? Naja, dass du halt so sein kannst, wenn du willst. Pass da bloß auf. Du wirst schon noch merken, der Werner ist auch nicht ganz ohne. Er tut doch immer nur ganz lieb. Aber Oberpfleger ist er auch nicht nur durch Barmherzigkeit geworden. Sag mal, bist du immer so gehässig? Stell dich doch mal da vorne hin. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Na, mach schon. Hier. Du bist ganz schön groß und stark. Kannst du das Schränkchen hochheben? Klar. Und zeig mal. Jetzt? Heb's schon hoch. Wozu denn? Es ist mir was drunter gefallen. Ja, aber man kann es doch ganz einfach zur Seite rollen. Dann könnte es kaputt gehen. Besser, du hebst das Schränkchen zur Seite. Na los. Da ist ja überhaupt nichts drunter. Gut. Sehr gut. Du bist genau der Richtige. Ganz genau der Richtige. Blöder Scherz. Jetzt kannst du mal die Windel wechseln. Weißer Läufer D2. Schwarzer Läufer schlägt D2. Schach. Weißer Springer schlägt D2. Kurze Rochade. Da bist du ja wieder. So, jetzt können wir weiterspielen. Du hast dich ja schon gut bei uns eingelebt, was? Du bist am Zug. Schach? Oh, shit. Dein Vorgänger hat sich nach 2 Monaten ja nicht so gut eingelebt wie du. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Werner ist sehr zufrieden. Ich glaube, er würde dich gern hier behalten. Du bist dran. Er hat mich gefragt, ob du vielleicht eine Ausbildung bei uns machen würdest. Los, mach hin. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Dame F7. Matt. Allmählich macht es echt keinen Spaß mehr. Mir macht es schon sehr lange keinen Spaß mehr. Ja gut, dann lassen wir es eben bleiben. Entschuldige, Jan, ich spiele wirklich sehr gerne mit dir Schach. Zum Spiel gehört die Berührung der Figuren. Dieses Gefühl der Macht, das sie bei jedem Setzen ausstrahlen. Ja, aber... Natürlich könntest du sie mir jedes Mal in den Mund stecken, bevor du sie setzt. Aber es ist anders als das, was ich meine. Ganz anders. Ja, aber du gewinnst doch immer. Du kannst das wohl nicht verstehen. Doch, doch. Es ist schlimm für dich, so eingeschränkt leben zu müssen. Leben? Ja, sieh doch mal das Positive. Alles wird für dich gemacht. Warum, Max? Warum was? Warum bin ich so, wie ich bin? Stell mir doch nicht bitte immer wieder diese Frage. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist eben, wie es ist. Aber er ist schuld daran, dass ich hier langsam wie ein Apfel, den man liegen lässt, verschrumple. Es wird in seinem Plan einen Grund dafür geben, den wir nicht verstehen. Jan. Trotzdem hätte er auch einen anderen an meiner Stelle auswählen können. Habe ich recht, Max? Du weißt genau, dass ich recht habe. Es gibt keinen Zufall, Jan. Keinen Zufall. Dann muss es einen Grund dafür geben. Was habe ich denn getan, dass er mich sehenden Auges in den Tod dämmern lässt? Keiner kann seine Gründe einsehen. Wir müssen ihm glauben und vertrauen. Ja. Das nützt mir herzlich wenig. Alles wird gut. Nur nicht für mich. Für alle Menschen. Gott ist für mich gestorben. Ja, dann wird er eben für dich wieder auferstehen. Nennst du solche Wortklaubereien bei deinem Kirchenverein? Das ist kein Kirchenverein. Dann ist es eben ein Sektenclub. Du bist echt ungerecht. Die Freikirche ist eine ganz normale Glaubensgemeinschaft. Nur, dass wir uns nicht vom Staat irgendwie reinreden lassen wollen. Halt mir jetzt bloß nicht wieder so einen Vortrag wie neulich. Ich will nichts hören von Bibelstunden, gemeinsamen Gebeten und euren Bettelaktionen für notleidende Kinder. Alles Quatsch. Du solltest auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da hätte ich wohl nicht viel an Liebe zu vergeben. Ich meine, ich kann ja nicht einmal jemand in den Arm nehmen. Du, ist es Zeit für die Essensausgabe. Bleib noch ein bisschen. Bitte. Jan, du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Dann renn halt runter und kümmere dich schön um die anderen. Erster Stellungskrieg. Weißer Bauer C4. Springer A6. Weißer Bauer C4 schlägt D5. Springer B4. Dame C4. Schwarzer Springer B4 schlägt D5. Springer von D2 auf B3. C6. Kurze Rochade. Schwarzer Turm E8. Weißer Turm von F1 auf D1. Läufer G4. Turm D2. Dame C8. Mach doch mal das Fenster auf. Ja, nicht auf Kipp. Ganz auf. Okay, so. Jetzt treib mich mal dahin, damit ich raussehen kann. Ja, wie du willst. Ah, siehst du den Fernsehturm da hinten? Wo denn? Fast kann ich bis zur Elbe sehen. Dann nehm dich nicht so weit raus. Du sag mal, kannst du mir nicht auf die Schulter nehmen? Ja, so. Und jetzt lehne ich mal ein kleines Stückchen aus dem Fenster, damit ich nach unten sehen kann. Das ist viel zu gefährlich. Ich liebe es, über dem Abgrund zu schweben. Oh, du bist echt total durchgeknallt. Nein, na nicht wieder reingehen. Es reicht. Noch weiter raus. Oh, du verrückter Vogel. Ja, ich kann fast die Blume auf der Fensterbank im Gemeinschaftsraum sehen. Sag mal, kannst du noch? Oh, das ist schöner als fliegen. Oh, sag mal, du bist doch noch nie geflogen. Ich weiß, in meinem Kopf genau, wie es sein muss. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, bitte halt mich noch mal richtig raus, so als würde ich Brustschwimmen üben. Meinst du auf den Händen? Ja. Oh, geht nicht mehr. Wenn du mich jetzt fallen lassen würdest, würde ich wie eine Briefmarke langsam zu Boden sinken. Oh, sag mal, reicht's jetzt? Oder aber einfach geradewegs herunterfallen und auf dem Bauch landen. Ja, und dir das Genick brechen. Hallo, Werner. Ist der da unten? Hallo, Werner, ich bin hier oben. Psst, sei still, du Idiot. Und nicht wieder rein. Hörst du nicht, ich will draußen bleiben. Oh Mann, da unten ist ja überhaupt gar keiner. Reingefallen. Ich hab dich mal wieder reingelegt. Ach ja? Meinst du? Hey, was soll das? Hör auf, mich herumzuschleudern. Hilfe, mir wird schwindelig. Ja, du wolltest doch mal fliegen, hä? Huh? Hör auf, ich muss gleich kotzen. Das kannst du doch schön im Runterfallen machen. Bitte, hör auf. Ich muss gleich wirklich kotzen. Hör auf. So, und Freiflug in das Bett. Und ab. Du bist ja völlig wahnsinnig geworden. Dich kann man nicht pflegen. Dann hau doch ab. Werner kennt dich besser als du selbst. Nun hab dich mal nicht so. Ist doch nichts passiert. Los. Los, leg mich richtig hin. Oh, du machst dann ganz irre. Dann renn doch zu Werner. Und ich dachte, du würdest mich verstehen. Dich kann keiner verstehen. Nun geh schon zu Werner und sage ihm, dass du mich länger ertragen kannst. Na los, worauf wartest du noch? Geh schon, lass mich allein hier liegen. Kommt irgendwann eben ein anderer. Du lügst. Weichei. Jetzt rück mich endlich zurecht, mir wird langsam kalt. Ja. Gut so? Du bist absolut der Richtige. Was soll denn das jetzt wieder heißen? So einen Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Hui! So rumgewirbelt zu werden ist lustig. Wenn ich das den anderen erzähle, hast du viel zu tun. Sag mal, du bist doch wohl nicht etwa... Keine Angst. Es tut mir leid wegen eben. Wollen wir nachher zusammen rausgehen? Wohin? Oder eine Partie Schach spielen? Ich weiß nicht. Du kommst doch nachher wieder. Ich meine, weil mich noch irgendwer waschen muss und so. Zweiter Stellungskrieg. Springer C5. Schwarzer Läufer H3. Weißer Läufer F3. Schwarzer Läufer G4. Weißer Läufer G2. Schwarzer Läufer H3. Weißer Läufer F3. Schwarzer Läufer G4. Weißer Läufer H1. H5. B4. Soll ich mich etwas zur Seite drehen? Du bist echt blöd. Du würdest ganz schön dumm aus der Wäsche schauen. Wenn ich plötzlich den Arsch hochkriegen würde, oder? Ja, wir sind ja gleich durch mit dem Waschen. Wäre doch irgendwie lustig. Wenn ich mich auf einmal wieder ein bisschen bewegen könnte, oder? Ja, du wärst bestimmt ziemlich froh drum, was? Bestimmt. Na los, dann rück schon ein bisschen rum. Max? Max, ich möchte mich gerne mal im Spiegel ansehen. Ja, vielleicht ist nachher noch Zeit. Du könntest den aus dem Bad holen. Was macht denn die Hand? Nur noch der kleine Finger zuckt. Mehr nicht? Solange ich den Kopf noch bewegen kann? Ja, und vor allem den Mund. Bitte. Wozu denn? Du könntest mir zur Abwechslung ruhig auch mal einen Gefallen tun. Ja, du, ich muss noch den Bus für die Ausfahrt vorbereiten. Es geht doch ganz schnell. Also gut. Aber ganz schnell. Nicht, dass Werner was mitkriegt. Und nur weil du es bist, der mich darum bittet. Halt ihn hoch. So? Ein bisschen höher. Gut so. Bin aber wirklich schmal geworden im Gesicht, was? Naja, nicht viel mehr als vor 2 Monaten. Komm mal näher ran. Es ist genug. Nun sei doch nicht so. Ich würde ja selbst hineinschauen, aber... Du solltest dir das nicht antun. Ich wusste nicht, dass meine Augen so tief liegen. zieh mal die Decke weg. Mm-mm. Max. Schluss jetzt. Es ist so lange her, dass ich mich ansehen konnte. Bitte. Glaub mir, es ist besser so. Damals war es im Rollstuhl in einem Schaufenster. Warum gerade jetzt? Ich konnte noch die Arme und Beine ein bisschen bewegen. Und mit der Hand... Mit der Hand konnte ich noch ein Wasserglas halten. Max, bitte. Frag nachher den Werner. Der hasst mich. So ein Quatsch. Bevorzugt immer die anderen. Das denkst du nur. Du bist der einzige Pfleger, dem ich vertraue, Max. Der einzige. Oh, das ist echt nicht auszuhalten. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, als mein Kopf auf dem Kissen hochlag. Das soll der Werner machen. Ach, dann kann ich es vergessen. Aber wozu sollte das denn auch gut sein? Wärst du nicht auch neugierig? Ja, schon, aber... Aber du willst es gar nicht sehen. Du machst mich nur noch neugieriger. Dräng mich bitte nicht immer so. Nun schlag schon die Decke zurück und lass mich sehen, wie ich aussehe. Bitte nicht. Du bist genauso gefühllos wie die anderen. Du bist mein Freund. Wenn du mein Freund wärst, würdest du es tun. Für mich tun. Aber nur ganz kurz. Geht so? Max, so kann ich nicht sehen. Du musst ihn höher halten. Steig auf das Bett und stell dich über mich. Und wenn jemand kommt? Mach schon. So? Stell dich bei meinen Füßen hin und halt sie mal über den Kopf. So? Ja, so ist es gut. Scheiße. Scheiße, wie sieht das denn aus? Bin ich schon so weit? Nimm mir mal die Windel ab. Was? Die Windel. Mensch, Jan, tu dir das... Mach schon! Na gut, du hast es so gewollt. Okay. Da bist du ja, kleines Scheusal. Da war noch keine Frau dran. Echt? Das wusste ich gar nicht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat den schönsten Pimmel im ganzen Land? Ihr, lieber Jan. Aber hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da lebt ein Mann, der hat einen noch viel schöneren Pimmel als ihr. Pimmel, Pimmel. Bald kommst du in den Himmel. So gut, das ist jetzt nicht mehr lustig, Jan. Geh weg. Ja, aber der Ausflug. Das geht doch gleich los. Sag Werner, dass ich nicht mit will. Und das geht nicht. Lass mich allein. Ja, aber wir sind doch Freunde, Jan. Hau endlich ab! Wenn du willst, dann sag ich Werner, dass ich hier bei dir bleiben muss. Geh schon! Ja, die können doch auch mal ohne mich fahren. Kapierst du nicht? Mach dich vom Acker! Schwarzer Bauer A6, Turm C1, H4. Heute Nacht hatte ich einen Traum, Max. Du hast beim Spiel um die Basketballmeisterschaft in der letzten Sekunde den alles entscheidenden Korb mit einem grandiosen Dreier gemacht. Oder hast du etwa wieder den 100-Meter-Sprint bei der diesjährigen Olympiade in neuer Weltrekordzeit gewonnen? Nein, du hast geträumt, den New York-Marathon zu gewinnen. Richtig. Wenn schon, dann will ich beim Schwimmen gewinnen. Wie lange willst du denn noch den Boden wischen? Wie langweilig. Die ganze Zeit immer nur Bahn auf, Bahn ab. Das ist nur der Kampf von Körper und Geist. Eben. Weißer Bauer A4. Schwarzer Bauer H4 schlägt G3. Weißer Bauer H2 schlägt G3. bist du ja endlich. Wir hatten totalen Stau auf der Autobahn. Und? Was gibt es Neues? Naja, Marietta hat nach dir gefragt. Ah, ihr seid also zusammen. Du und die kleine Venus. Oh Mensch, Jan, du sollst sie nicht so nennen. Seid ihr? Mhm. Seit diesem Wochenende. Und? Wie, was und? Wie ist sie? Ja, total lieb. Total lieb. Wie ist sie sonst so? Naja, sie redet nur ganz wenig. Hat sie große Brüste? Sie hat eine tolle Figur. Ganz weich ist sie überall. Du hast sie schon angefasst? Naja, nur so ein bisschen um die Hüften gegriffen. Ja, wieso? Irgendwo muss man sich doch anfassen, wenn man sich küsst. Mit Zunge? Boah, die kann man echt nichts erzählen. Also mit Zunge oder nicht, nun rede schon. Ich weiß nicht. Ja, was ist mit ihren Titten? Warst du nun schon dran? Hat sie große Nippel? Du musst unbedingt an ihren Nippeln saugen, das muss richtig geil sein. Was du so denkst, echt. Was würde ich darum geben, mal so richtig tolle Titten zu sehen? Ob du die von Marietta nicht mal fotografieren könntest? Ich glaube nicht. Was wollte Marietta denn wissen? Wie du damit zurechtkommst, hat sie gefragt. Und über deine Späße hat sie sehr gelacht. Sie findet dich schon jetzt ganz sympathisch, obwohl sie dich nur vom Hörensagen kennt. Du hättest gleich am Wochenende mit dir schlafen sollen. Sag mal, spinnst du? Wenn sie nächstes Wochenende vielleicht nichts mehr von dir wissen will, dann wird es zu spät sein und du wirst dein ganzes weiteres Leben darüber nachdenken, wie es wohl mit ihr im Bett gewesen wäre. So ein Quatsch. Aber du kannst dir wenigstens bei der Vorstellung einen runterholen. Warum sollte sie denn überhaupt Schluss machen? Ich hätte gerne gewusst, wie es ist, sie zu ficken. Oh, als käme alles nur darauf an. In meiner Lage schon. Hast du davon geträumt? Ist Werner schon wieder da? Willst du den Rollstuhl haben? Hast du ihn heute schon gesprochen? Ja, oder willst du ihn hier sprechen? Er kann dir da ein paar Tipps geben. Er ist irgendwas nicht in Ordnung. Geht dich nichts an. Wollen wir unsere Partie von gestern zu Ende spielen? Ich glaube, ich bin im Vorteil. Hast du noch was anderes zu tun? Ja, gut. Gut, ich bin schon weg. Dame C7, B5, Schwarzer Bauer A6, schlägt B5. Hast du ein großes Ding? Wie bitte? Ja, ob du ein großes Ding hast, will ich wissen. Ach, weiß ich nicht. Du willst doch wissen, ob dein Ding groß ist oder nicht. Keine Ahnung. Hast du dir deinen Schwanz noch nie angesehen? Der ist dich nur zum Pissen da, du Idiot. Ja, und? Hast du nie mal dran rumgespielt, nie mal mit Freunden verglichen? Was du für Ideen hast. Wie findet Marietta ihn denn? Ich verstehe dich nicht. Wenn ihr deiner nicht gefällt, bringen sie ruhig mal her, wer weiß. Vielleicht findet sie ja meinen zum Anbeißen. Was? Na, zeig schon her, ich sag dir dann, ob deiner groß genug ist oder nicht. Ich mag es nicht, wenn du... Ja, was denkst du denn, dass ich hier liege und nichts will? Soweit sind wir doch lange nicht, hörst du noch lange nicht. Jan, ich kann es doch auch nicht ändern. Ich würde es so gerne tun, das musst du mir echt glauben, aber ich kann es aber nun mal nicht ändern. Aber du kannst zumindest deine Vorwürfe lassen, wenn ich drüber rede. Wenn was mit Marietta passiert, dann bist du der Erste, der es erfährt, okay? Und dein Schwanz? Der bleibt da, wo er ist. Oh. Und jetzt hole ich das Schachspiel. Irgendwann werde ich schon auch noch gegen dich gewinnen. 26. Zug. Weißer Bauer A4 schlägt B5. Hallo Jan. Hallo. Du, ich habe nur ganz wenig Zeit. Wie immer. Ich mach mal schnell ein bisschen klar Schiff bei dir, okay? Mach nur. Boah, das ist heute echt wieder so ein Tag. Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Auf deinem Hals. Mann, ab heute soll ich die ganze Etage versorgen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Dann wird also nichts aus unserer kleinen Schachpartie heute Nachmittag? Ja, du, ich bin froh, wenn ich überhaupt fertig werde. Na, klasse. So, ich bin gleich wieder da, ja? Ich leere nur mal schnell den Müll aus. Der bleibt hier. Ja, aber der... Ja, so wie er ist. Ja, aber der ist ja bis zum so Rand voll. So wie er ist. Der riecht auch schon. So wie er ist! Ja, gut. Es ist ja dein Mülleimer. Stell ihn da hinten wieder hin. Nicht dahin. Hier? Nein, da kann ich nicht sehen. Weiter zu mir. Hier? Nein, noch weiter. Hier? Ja, das ist gut. Werner wird es schon wissen. Der wird ja auch nichts sagen. Telefon. Ist es deins? Ja. Wo liegt das denn? Ja, nimm mal an. In der Schublade, wo denn sonst? Mhm. Mach schon. Ja. Ja, du musst es mir schon näher ans Ohr halten. Ja. Ja? Augenblick bitte. Was für dich, Max? Hallo? Hallo, Mama. Hm? Nee, das war Jan. Genau. ja, übermorgen wahrscheinlich. Na, so gegen 2, aber ich muss vorher noch Marietta rumfahren. Hm, gut. Bis dann. Jetzt stellen Sie schon deine Anrufe hierher durch. Meine Mutter. Klang irgendwie ziemlich männlich, Ihre Stimme. Sie lässt dich grüßen. Toll. Bald denkt dein ganzes Dorf an mich. Ja, deine Mutter tut es ja nicht. Sorry, Jan, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, warum nicht? Ist doch die Wahrheit. Du musst mich nicht mal mit Samthandschuhen anfassen, nur weil ich die Krankheit habe. Ich bin doch genau wie du, oder nicht? Ja, doch, doch. Na, dann behandel mich auch so. Pissnelke. Dummbeutel. Arschloch. Mistkerl. Drecksack. Spack. Pimmelwinzling. Bettwanze. Baff, verloren. So, jetzt bin ich auch gleich fertig. Kannst du ruhig Zeit lassen mit dem Putzen? Du, Jan, da warten noch 6 andere Räume auf mich. Verloren. 26. Zug. Wendepunkt. Verloren. Schwarzer Turm. Max? Jan? Ich möchte ein kleines Spiel mit dir spielen. Erste Angriffswelle. Springer F3. Schwarzer Bauer C6 schlägt B5. Weiße Dame schlägt B5. Springer C3. Weiße Dame schlägt B7. Schwarze Dame schlägt B7. Weißer Springer schlägt B7. Schwarzer Springer schlägt E2. Schach. Zweite Angriffswelle. Weißer König H2. Springer E4. Turm C4. Schwarzer Springer schlägt F2. Läufer G2. Läufer E6. Turm von C4 auf C2. Schwarzer Springer G4. Schach. Schau mal zum Fenster. Die Sonne scheint. Der Frühling kündigt sich an. Die Kühe auf dem Hof sind schon ganz unruhig, sagt Vater. Bald kommen die wieder auf die Weide. Du, wenn du von Werner die Erlaubnis bekommst, dann müssen wir da unbedingt mal hinfahren. Du musst das unbedingt sehen, die ganzen Tiere und so. Es liegt alles für unser Spiel im Schrank bereit. Spiel das mit den anderen. Du könntest zumindest das Kissen mal einwickeln. Wie wär's morgen mit einem Stadtbummel? Dann könnte ich mich wenigstens mit dem Kopf ein wenig daran schmiegen. Das tut mir gut. Oder ein Wettrennen. Ich gebe dir auch 10 Meter Vorsprung mit deinem Flievertüt. Das machen die anderen auch immer für mich. Okay, dann 20 Meter. Da ist nun wirklich nichts dabei. Könntest du auch mit den anderen einen Film ansehen? Überhaupt nichts. Oh, scheiße, mir läuft ja die Zeit davon. Nur ein Spiel, weil es mir Spaß macht. Ja. Nur das Kissen. Im Schrank? Links. Lieber nicht. Mach das mit den anderen. Wir spielen weiter Schach, okay? Du kannst sie fragen, wenn du willst. Da ist überhaupt nichts dabei. Denen macht das nichts aus. Die kennen das schon von mir. Ach, das ist doch pervers. Aber dass ich auf Hilfe angewiesen bin, bei allem, was ich tue, das ist normal, oder was? Du spinnst wohl. Oh, Jan, es geht nicht. Was ist denn so schwer daran? Alles. Du willst doch auch deinen Spaß haben. Das ist doch etwas ganz anderes, oder nicht? Ja, natürlich, du kannst dich ja bewegen. Das ist es nicht. Ich wette, dass du dabei auch immer ein Gummi benutzt. Werner macht mir die Hölle heiß, wenn ich nicht fertig werde. Wir sind doch Freunde. Sind wir doch, oder? Und unter Freunden tut man sich kleine Gefallen. Mhm. Es ist doch nichts dabei, nur ein Spiel. Mhm. Und ich finde es eben schön. Also, wenn du mir schon den Spaß mit dem Verstecken verdirbst, kannst du mir wenigstens das Kissen vorbereiten. Mhm. Ich würde es ja selber machen, aber... Nun? Was ist? Jan, das ist echt abartig. Eben das Seine, mir das Meine. Aber ich habe doch überhaupt keine Zeit dafür. Du spielst also mit? Und dann bringe ich dich in den Gemeinschaftsraum. Warum denn das? Ja, meinst du, die anderen fragen nicht schon nach dir? Die denken, das läge an ihnen. Die fragen, ob sie dir was getan haben. Werner hat versucht, sie zu beruhigen, aber die wollen unbedingt wissen, was mit dir los ist. Ja, was soll denn schon los sein? Ich will meine Ruhe haben. Ja, aber nicht heute. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Trotzdem. Du kannst mich nicht zwingen. Ja, manch einen muss man eben zu seinem Glück zwingen. Also, was ist? Ich habe nicht so viel Zeit. Du glaubst mir nicht, dass ich es schon öfter gemacht habe, oder? Wenn du so sicher bist, warum schaust du denn nicht mal im Schrank nach? Weil da nichts sein wird. Du traust dich nicht. Was wäre, wenn ich recht hätte? Nichts. Eine Abmachung unter Freunden. Du siehst nach. Und wenn es da liegt, wickelst du mein Kissen ein. Es ist doch überhaupt nichts dabei. Schau mal, du gehst kein Risiko ein. Wenn da links nichts liegt, weißt du, dass ich gelogen habe. Liegt es allerdings da, dann weißt du, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Hä? Welche Farbe? Blau. Hell oder dunkel? Dunkel. Dritte Angriffswelle. König H3. Springer E5. Schach. Es liegt auch ein Klebeband da. Links. Mittleres Regal in Augenhöhe. Bestimmt nicht. Hat dir denn Werner wirklich nichts darüber gesagt? Nein. Sie wissen doch alle darüber Bescheid. Alle. Ich glaub das nicht. So ist es nun mal bei mir. Das kann doch nicht wahr sein. Du glaubst mir wirklich nicht? Nein. Und ich dachte, du vertraust mir. Vierte Angriffswelle. Weißer König, H2. Schwarzer Turm schlägt F3. Weißer Turm schlägt E2. Schwarzer Springer G4. Schach. Ich vertraue dir ja. Tust du nicht. Tu ich wohl. Dann schau nach. Ja, aber ich muss doch. Je schneller du nachschaust, umso eher kannst du mit deinen anderen Sachen weitermachen. Werner soll kommen. Was soll der denn jetzt hier? Nun mach schon den Schrank auf. Los. Und? Da ist nichts. Der andere Schrank, du Blödmann. Du musst im anderen Schrank nachschauen. Na? Da ist auch nichts. Du lügst, ich weiß ganz genau, dass es da liegt. Los, heb mich hoch und trag mich hin. Okay, schon gut. Es ist alles so, wie du gesagt hast. Also. Es geht nicht. Du musst es tun. Vielleicht ein anderes Mal. Max, wir haben eine Abmachung. Los jetzt. Ja, aber ich bin doch schon viel zu spät dran. Mit Arthur kannst du auch ein anderes Mal spazieren gehen. Jan. Max. Scheiße. Aber nur für dich. Und zu niemandem ein Wort darüber, okay? Ach, dieses Knistern. Komm her und fahr mir einmal damit über die Wange. Du findest das tatsächlich schön, ja? Es ist so gut. Schnell, zieh einen der Säcke über das Kissen. Wie kannst du nur? Und leg es schon unter meinen Kopf. Ich... Na, worauf wartest du noch? Es ist nicht richtig. Du tust einem Freund etwas Gutes. Ach, gibt es etwas Richtigeres? Das kann doch nicht sein. Hä, was machst du denn da? Nicht wieder abziehen! Es tut mir leid. Wenn du es jetzt zurücklegst, ist unsere Freundschaft beendet. Hörst du? Ich kann das nicht. Bitte. Du bist der einzige Freund, den ich auf der Welt habe, Max. Du darfst mich nicht verraten. Nicht du. Ich kann nicht mehr. Aber nur dieses eine Mal. Ganz schnell. Und dann fängst du nie wieder davon an. Versprochen. Das Kissen, zieh den Sack wieder drüber. Versprochen? Ja. Ehrlich? Du musst dich nicht schämen, Max. Es ist alles in Ordnung. Es ist nur das Gefühl des kalten, stumpfen Plastik. Wenn man zu lange auf einer Stelle liegt, erwärmt es sich. Dann ist es nicht mehr ganz so schön. Komm. Komm, setz dich zu mir. Komm. Nun fass mal selber drüber. Boah, eklig. Und was magst du gern berühren? Kaninchenfell. Ganz weich und flauschig. Und findest du das abartig, Tierfell zu berühren? Nein. Bei mir ist es dasselbe mit dem Plastik. Und Mariettas Haut. Besonders am Bauch. Ihre Haare? Auch. Unten? Was? Nein, ihre Muschi. Weiß ich nicht. Ich möchte, dass du meine Beine hineinsteckst. Ich kann Arthur doch nicht schon wieder sitzen lassen. Stell dir einmal vor, du würdest in eine Hose steigen, die innen mit Kaninchenfell ausgeschlagen wäre. Würdest du das nicht auch als schön empfinden? Ja, aber Kaninchenfell ist doch kein Plastiksack. Und sagte die Fee und machte aus dem Prinzen einen Frosch. Und jetzt zieh schon den Sack über meine Beine. Für mich. Bitte. Machen die anderen das auch immer so? Du musst ihn mir... Ja, du musst ihn mir bis über die Hüften ziehen. Gut, dann mach dich mal nicht so schwer. Und jetzt musst du ihn verkleben. Ja, aber dann tut es gleich weh, wenn er wieder runter soll. Einen breiten Klebestreifen rum und dann fest verkleben. Bist du sicher? Nun, nun frag doch nicht immer. So. Ist es gut so? Hast du auch untenrum alles verklebt? Naja, nur an der Hüfte. Du musst auch um die Oberschenkel, Knie, Waden und Knöchel verkleben. Spar bloß nicht am Klebeband, das können wir neu besorgen. Und du findest das wirklich schön? Probier es doch auch mal aus. Wie das denn? Na, runter mit der Hose. Meinst du wirklich? Na los, lass fallen, das Ding. Du bist echt total durchgeknallt. Was zögerst du denn? Schnapp dir einen Sack und dann rüber damit. Mach schon. So? Und? Wie fühlt sich das an? Ja, hoffentlich falle ich nicht hin. Ja, du musst ihn ganz hochziehen und oben eng zuhalten. Okay. Ja, los. Und jetzt hüpf mal. Was? Sackhüpfen ist richtig lustig. Und was ist jetzt mit unserem Spiel? Du, ich muss jetzt echt weiter. Hey. So. Raus da. Fünfte Angriffswelle. Weißer König, H3. Schwarzer Springer, E3. Schach. So. Auch wenigstens noch ein bisschen meine Beine drin lassen. Wenn du schon beim Spiel nicht mitmachst, lass mich doch wenigstens ein bisschen so liegen, bitte. Sich in Müllsäcke einwickeln lassen, du hast doch echt einen an der Waffe. Du wirst noch ganz andere Sachen machen. So, jetzt ist endgültig Schluss. Mach mal die Schublade auf. Ja, nun mach schon. Nein, die untere. Die hier? Ja, die. Mach auf. Ja, nun mach schon. Da ist irgendwo meine Gelddose. Ach, da hast du sie ja schon. Die hier? Mhm. Nein, in der sind Bonbons drin. Kannst mir aber auch gleich eins davon geben. Pfefferminz? Ja. Willst du keins? Ist hier dein Geld drin? Gib mir noch ein Bonbon. Erstick mir bloß nicht an den Dingern. Da kannst du ganz beruhigt sein. Wieso hast du hier Geld? Für alle Fälle. Wie für alle Fälle? Mach mal auf. Boah, so viel? Kannst du mitnehmen. Ja, und was soll ich dir davon besorgen? Mach dir mit Marietta ein schönes Wochenende. Das ist nicht dein Ernst. Dann geht ins Kino oder fahrt Boot, was weiß ich, lass dir selber was einfallen. Ja, aber das sind ja bestimmt... 930. Aha. Ja, davon können wir das ganze Jahr über Boot fahren. Und dann tut es von mir aus. Mir würden da allerdings noch viel bessere Sachen einfallen. Ach ja, was denn zum Beispiel? Da muss ich schon selber drauf kommen. Ich sage nur Kaninchenfell. Sechste Angriffswelle. Weißer König, H2. Schwarzer Springer schlägt C2. So, jetzt aber raus mit den Beinen aus dem Sack. Aber hast du nicht noch was anderes zu tun? Genau. Hast du die Schere irgendwo gesehen? Oh, du könntest mich ja noch ein bisschen so liegen lassen und dann... Versteckt oder was? Tolle Idee, oder? Verdammt, wo ist die denn? Du vergibst gerade die Gelegenheit. Das Laken gerutscht? Na, sei doch ehrlich, du willst Werner schon lange mal eins auswischen. Oh, ich werde noch ganz irre. Ich jedenfalls an deiner Stelle würde nicht zögern. So, jetzt aber raus da mit dir. Denk mal an das Geld. Willst du wirklich, dass ich es nehme? Na, nun spiel schon mit. Na, vielleicht nehme ich 100. Holst du halt einen neuen Sack für meine Stelzen? Also mehr nicht. Sind ja genug davon da. Davon lade ich Marietta zum Essen ein. Ja, was ist nun? Das wollte ich schon lange mal machen. Man nimmt alles mit, aber... 100 reichen. Ab zum Schrank. Den Rest lege ich dir wieder rein, ja? Und das mit Arthur regle ich dann schon für dich. Und Harald? Ja, das auch. Ja, und Werner? Weil ich doch noch nicht fertig geworden bin. Ja, da sagen wir eben, dass ich dich dringend brauchte, weil es mir besonders schlecht ging. Der hat für sowas immer Verständnis. Sieh mich doch an, was habe ich denn noch vom Leben, wenn du mir nicht den Spaß gönnst? Wie viele Säcke werde ich denn brauchen? 40. Zug. Letzter Zug weiß. Läufer schlägt F3. Na, Was glaubst du, was Werner für ein Gesicht machen wird, wenn er mich mal wieder hier nicht findet? Der ist jedes Mal total aus dem Häuschen, wenn er mich da wieder rausholen muss. Wie oft hast du das denn schon gemacht? 5 oder 6 Mal. Und es gibt auch bestimmt keinen Ärger? Werner wird dir nicht die Schuld geben. Ja, also wird er doch böse sein. Nein, er wird nur mit mir schimpfen, weil ich ihm wieder mal so einen Schrecken eingejagt habe. Aha. Ganz sicher? Ja, du kriegst den Ausbildungsplatz schon. Wenn du ihn noch immer willst. Klar. Falsch! Ja, wie? Du hast doch gesagt, den Körper ein. Ja, aber was mit meinen Armen? Sollen die draußen rumbaumeln? Ja, aber dann reicht ein Sack nicht aus. Ach, dann schneidest du eben noch einen auf und klebst sie zusammen. Ist doch genug Klebeband da. Vierzigster Zug. Letzter Zug, schwarz. Springer D4. Sag mal, bist du denn auch ganz sicher, dass Werner weiß, wo er dich suchen muss? Wenn du mich versteckt hast, fährst du gleich in deine Wohnung. Am Montag sehen wir uns dann in alter Frische wieder. Bis dahin haben Arthur und Harald sowieso vergessen, dass sie noch was von dir wollten. Ja, aber... Mensch, Max, es ist doch nur ein Spiel. Ja, aber... Wir haben doch in den letzten Monaten so viele Spiele gespielt. Bei einem hättest du mich beinahe aus dem Fenster geworfen. Der Brummkreise. Werner wird im Schrank nachsehen und dann weiß er Bescheid. Ja, klar, natürlich. Wie weit bist du? Ja, nur noch zusammenkleben und dann geht's los. Wie spät ist es? 1 gerade durch. Noch Mittagsruhe. So. Da müssen wir schön leise sein, wenn du mich runterträgst, dass wir die anderen nicht stören. Hauptsache, es gibt keinen Ärger. Max, es ist nur ein Versteckspiel. Und das macht mir doch so verdammt viel Spaß. Ja, es passt ja auch gut, früher nach Hause zu können. Ich meine, Marietta will ja dieses Wochenende kommen. Oh ja, vergiss nicht, die von mir zu grüßen. So. Ja, ist das zu fest? Ruhig noch fester. Sag mal, willst du nicht doch lieber was unterbehalten? Nein, das Plastik ist nur meine zweite Haut. Es ist nur ein Spiel. Ein Versteckspiel. Ja. Und ein Werner an der Nase herumführspiel. Der wird Augen machen. Stielaugen, so wie das letzte Mal auch. Wann war denn eigentlich das letzte Mal? Hast du auch gut verklebt? Ja, um die Brust noch nicht. Vergiss nicht auch, um den Hals einen Streifen zu kleben, sonst krieg ich dann nachher die Kälte so rein. Du hast aber so deine Erfahrung mit, was? Ja, erkälten jedenfalls will ich mich nicht. Wenn die Dinger braun wären, dann würdest du aussehen wie ein Päckchen von der Post. Und in Blau? Wie ein eingewickeltes Möbelstück. Vielleicht bin ich sogar eins. So, fertig. Und jetzt los. Moment. Was ist denn noch? Wir wollen doch bei diesem Spiel nicht schummeln, hm? Du musst mir doch den Mund verkleben, damit ich mich nicht durch Rufen verraten kann. Ja, aber warum solltest du denn dein Versteck verraten? Sicher ist sicher. Klar, sicher ist sicher. Warte noch. Was denn? Du bist wirklich mein einziger Freund. Das wollte ich dir noch sagen. Na, mach schon. Gut. Ich verklebe dir jetzt den Mund, okay? Okay. Also dann. Aufgabe weiß. Das Ende vorhersehbar. 2 Züge weiter eine Minusfigur. Damit ist das Endspiel verloren und Aljechin der Sieger. Scheiße. Autsch. Was soll das? Warum wirfst du mich wieder ins Bett? Warum reißt du das Klebeband wieder ab? Max, was ist los? Werner. Quatsch. Vor der Tür. Ich hab nichts gehört. Bestimmt. Schau doch nach. Und wenn er reinkommt? Du willst doch nicht im letzten Moment kneifen? Ich doch nicht. Ich wäre echt enttäuscht. Er soll doch nichts wissen, oder? Max? Guck mich mal an. Ich hab ihn ganz bestimmt gehört. Max? Wirklich? Du schwindelst doch. Ehrlich. Dann mach mal die Tür auf. Warten wir einen Augenblick. spielst doch noch mit. Klar. Dann mach schon. Aber wenn er noch da ist. Er ist nicht da. Aber nichts. Mach jetzt. Du willst wirklich, dass ich dich da reinlege? Mach es doch nicht so kompliziert. Ich meine nur... Mach. Es ist nur ein Spiel. Ja, aber... Und du wirst langsam zum Spielverderber. Von wegen. Schisser. Sag das nicht. Wie war mir unter der Decke? Soll ich dich auswickeln? Bring mich endlich raus. Wir warten noch, bis alles ruhig ist im Haus. Es ist alles ruhig im Haus, Max. Werner ist noch unterwegs. Wenn ich könnte, würde ich sie alleine machen. Ich kann nun mal nicht. Also bitte ich dich, mir bei dem Spiel zu helfen. Und du ziehst dich, als wär's das letzte Mal. Wenn Werner uns nun beim Runtergehen erwischt, hast du daran mal gedacht? Werner hängt in seinem Büro über irgendwelchen Belegen. Werner hängt in jeder freien Minute über seinen Belegen. Und wenn er mal aufs Klo muss? Dann geht er eben aufs Klo. Und wenn wir dann gerade auf dem Gang sind? Dann haben wir eben verloren. Verloren? Das ist gut. Nein. Das ist schlecht. Dann kriege ich also doch Ärger. Ich hasse es zu verlieren. Keine Angst, Jan. Wir werden gewinnen. Und Werner wird mich suchen müssen. Ich bring dich jetzt schnell raus. Auf dich ist Verlass. Also dann. Du hast was vergessen. Mein Mund. Aljechin, lieber Max, hat sich zu Tode getrunken. Reti ging unter. Und mich? Mich findet man in einem Müllcontainer liegend. In Plastik vollkommen eingewickelt von oben bis unten. Den Mund verklebt. Erstickt. Was sagst du ihnen, Max? Ihnen, die da denken, dass es ein Mord ist. Aufgabe weiß. Es tut mir leid. Schachmatt. Abfall. Hörspiel von Heiko Buhr. Es sprachen Max Patrick Güldenberg, Jan Markus Meyer. Technische Realisation Rudolf Grosser, Thorsten Weigelt und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Katrin Albinus. Sounddesign und Musik Tim Frühwirt. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2004. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.